unter den Toten. Er ist auferstanden, rufen Gottes Boten. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt, preist den Herrn. Ich hab Freude im Herzen, weil er lebt. Hunderte von Zeugen haben ihn gesehen, doch das größere Zeugnis ist in mir geschehen. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt, preist den Herrn. Ich hab Freude im Herzen, weil er lebt. Er, der Auferstandene, hat mich überwunden. Er erneuert alles, lässt mich ganz gesunden. Jesus lebt.